Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Auch in dieser Woche findet sich unter den Kinoneustarts wieder ein Film, der auf wahren Tatsachen beruht. Er nimmt uns mit in die Welt des Glücksspiels. Aaron Sorkin kennt man vielleicht als Schöpfer der Serie West Wing und als Drehbuchautor von Filmen wie The Social Network oder Steve Jobs. Für sein Regiedebüt adaptierte er das Sachbuch von Molly Bloom über ihre Arbeit als Gastgeberin für Pokerrunden hinter verschlossenen Türen. Über Nacht erzählten sich Spieler in London, Tokio und Dubai von dieser Pokerrunde. Und am Ende des Jahres meldete ich ein Einkommen von $4.773.000. Jeder Cent davon legal und in den Büchern. Ich betrieb die größte Pokerrunde der Welt. Alles nur Trinkgelder. Ich hatte mir noch immer keinen Anteil genommen und auch nicht aus Versehen die russische Mafia angeworben. Gespielt wird Molly Bloom von Jessica Chastain und wie sie das macht, das wird uns Anke Lewicke gleich schildern. Anke, bekommt man Lust, sich einen Platz am Pokertisch zu suchen und mitzubieten? Ja, ich muss ja gestehen, ich habe einen gewissen Faible für Pokern und ich gucke mir Pokern auch gerne im Fernsehen an. Das wird ja manchmal bei Sportkanälen übertragen und das ist ja wie Kino, dieses Pokerface. Und Cincinnati Cat mit Steve McQueen ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Deshalb bin ich da voller Vorfreude rein, aber letztlich geht es gar nicht ums Pokern, sondern es geht um die Organisation dieser Pokerrunden. Und eigentlich hört man die ganze Zeit Jessica Chastain, wie wir es eben gemacht haben, aus dem Off. Sie erklärt uns alles. Also man hätte das auch, ist ja ein ganz schöner Sound, auch ganz gut als Hörspiel einfach senden können. Aber da hätte ich mich auch gefragt, ob ich alles verstanden habe. Also eigentlich habe ich den Blick hinter die Kulissen nicht verstanden. Das tut auch nicht ihr Anwalt. Damit geht der Film nämlich los, dass sie eigentlich erwischt wird, sich den Anwalt nimmt und der muss sich dann auch einarbeiten. Da wird das Ganze in Rückblenden erklärt. Aber ich kann immer noch nicht sagen, dass ich das alles genau verstanden habe. Und ich hätte viel lieber mehr Poker gesehen. Und wie macht sie sich in der Rolle als Pokerqueen? Ja, da muss ich ja sagen, die MeToo-Debatte hat doch den Blick schon verändert. Also sie trägt immer so ein tiefes Dekolleté und die Kamera verirrt sich auch gerne darin. Und das macht vielleicht auch Sinn für die Figur, weil natürlich muss sie sich auch da gut aussehen, präsentieren, wenn sie diese ganzen reichen Männer, es sind auch Hollywood-Stars, empfängt. Aber weil sie ja so eine selbst ausgedachte Figur ist, die alles so selbst in die Hand nimmt, hätte ich eigentlich auch gerne gesehen, wie sie sich zu Recht macht. Aber genau das fehlt. Deshalb ist sie dann eben doch nur das Objekt für die Kamera. Das finde ich so ein bisschen schade. Ansonsten, Jessica Chastain kann ja sehr gut ambivalente Charaktere spielen. Das hat sie ja kürzlich auch gemacht als Lobbyistin, die sich auch so in illegalen Kreisen teilweise bewegt. Also ich finde, das macht sie ganz gut. Und der Film ist dann auch letztlich so eine typische amerikanische Geschichte, weil sie war ja mal eine talentierte Skiläuferin, hatte dann als junges Mädchen einen Unfall und sucht sich dann diesen anderen Job. Also auch wenn das illegal ist, geht es eben darum, ach, in Amerika ist alles möglich. Dieses Do-it-yourself, dieses Hemdsärmelige, das verkörpert sie auch in diesem Film. Von diesem Film Molly's Game schwenken wir jetzt zu Lucky. John Carroll Lynch hat diesen Film mit Harry Dean Stanton in der Hauptrolle gedreht. Der ist einem vielleicht noch als schwer introvertierter Typ in Wim Wenders Paris, Texas in Erinnerung. Was für eine Rolle spielt Harry Dean Stanton nun in Lucky? Ja, es ist ja eigentlich ein Schauspieler gewesen, den wir alle kennen, der immer diese Nebenfiguren mehr hatte. Aber er stand so immer am Rande und man wusste, er macht sich so ganz seine eigenen Gedanken. Und diese eigenen Gedanken darf er auch mal hier äußern. Und diese Nebenfigur wird zur Hauptfigur, aber man spürt trotzdem, dass sie vielleicht immer eine Nebenfigur im eigenen Leben war. Also wir sehen den dann fast 90-jährigen Mann morgens. Das geht erstmal mit einem mexikanischen Song los, dann kommen Yoga-Übungen, dann wird wieder eine Zigarette geraucht, dann geht man eben Kaffee trinken, Kreuzworträtsel, Quizshow und abends darf die Bloody Mary nicht fehlen. Und da kommen dann eben, wird ja schon immer gefragt, was ist dein Wort des Tages? Das Wort des Tages, Lucky? Realismus ist eine Sache. Ah ja? Was bedeutet das? Es ist die Praxis, eine Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Und die Bereitschaft zu haben, entsprechend mit ihr umzugehen. Ja, und genau das muss er machen in diesem Film. Nämlich er muss mit seinem Alter umgehend feststellen, dass auch er vergänglich und sterblich ist. Und das ist dann eigentlich die Geschichte dieses Films. Harry Dean Stanton ist ja kurz nach der Premiere von Lucky gestorben. Das war letzten September. Er wurde immerhin 91 Jahre alt. Eigentlich ein schönes filmisches Vermächtnis. Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Das ist wirklich so eine bittere, schöne Komödie, auch so ganz leise. Und ich finde es auch so schön, dass manchmal Lucky eben mit Harry Dean Stanton regelrecht verschmilzt. Also wenn er dann morgens mit nacktem Oberkörper sich so wäscht und dann in den Spiegel guckt und sich seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst wird, dann ist es eben nicht nur die Figur, dann ist es auch Harry Dean Stanton. Und in dem Moment guckt er uns Zuschauer auch so achselzuckend an. Das passiert eben häufiger. Und Harry Dean Stanton, von dem stammen selbst auch viele dieser Aphorismen, die er dann immer wieder in dem Film sagt. Und Harry Dean Stanton war auch ein Musiker. Er hat Country gesungen. Der Film hat auch was von der Melancholie eines Country-Songs. Und er singt dann auch einmal einen Mariachi-Song auf einer Fete. Und das ist so schön. Er singt Volver. Und das sind eigentlich auch die Motive dieses Films. Nochmal aufs Leben schauen. Was bleibt vom Leben? Was bleibt von der Liebe? Und das ist so schön, weil dann ist einfach gelebtes Leben auf der Leinwand. Dann hören wir uns diesen Song, den Sie mitgebracht haben, nochmal an. Volver mit Harry Dean Stanton als Sänger und in seiner Rolle als Lucky in John Carroll Lynchs gleichnamigen Film. Es ist sein Regiedebüt ab dem 8. März in deutschen Kinos, genauso wie Molly's Game von Aaron Sorkin. Anke Lewicke hat uns beide Produktionen vorgestellt. Danke dafür.